Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Marcel. You did me on my best. Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marcel. Thank you. Sputnik Heimspiel.

nochmal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Sputnik Heimspiel. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Marcel. Black Beats.